Erster, die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel, deshalb gab der Herr sie 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Zweiter, es gab einen Mann namens Manoah aus Zorea, der zum Stamm Dan gehörte, seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Dritter, da erschien der Engel des Herrn der Frau und sagte zu ihr, du bist zwar unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Vierter, deshalb pass gut auf, du sollst keinen Wein oder andere starke Getränke trinken und nichts Unreines essen. Fünfter, du wirst bald schwanger werden und einen Sohn bekommen, sein Haar darf nicht geschnitten werden, denn der Junge soll von Geburt an Gott geweiht sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Sechster, die Frau ging zu ihrem Mann und erzählte ihm, ein Mann Gottes kam zu mir, der wie ein Engel Gottes aussah und sehr beeindruckend war, aber ich fragte ihn nicht, woher er kam, und er nannte mir seinen Namen nicht. Siebter, er sagte zu mir, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen, deshalb trinke keinen Wein oder andere starke Getränke und iss nichts Unreines, denn der Junge soll von Geburt an bis zu seinem Tod Gott geweiht sein. Achter, da betete Manoah zum Herrn und sagte, bitte, Herr, lass den Mann Gottes, den du gesandt hast, noch einmal zu uns kommen, damit er uns zeigt, wie wir mit dem Kind umgehen sollen, das geboren wird. Neunter, Gott erhörte Manoahs Gebet, so dass der Engel Gottes noch einmal zu der Frau kam, als sie gerade auf dem Feld saß und ihr Mann Manoah nicht bei ihr war. Zehnter, die Frau lief schnell zu ihrem Mann und erzählte ihm, der Mann, der neulich bei mir war, ist gerade wieder erschienen. Elfter, Manoah ging seiner Frau nach und als er bei dem Mann angekommen war, fragte er ihn, bist du der Mann, der mit der Frau gesprochen hat? Er antwortete, ja. Zwölfter, dann fragte Manoah, wenn dein Wort wahr wird, wie sollen wir dann mit dem Jungen umgehen und was sollen wir tun? Dreizehnter, der Engel des Herrn antwortete Manoah, die Frau muss alles beachten, was ich ihr gesagt habe. 14. Sie darf nichts essen, was vom Weinstock kommt, keinen Wein oder andere starke Getränke trinken und nichts Unreines essen. Sie soll alles befolgen, was ich ihr befohlen habe. 15. Da sagte Manoah zum Engel des Herrn, wir möchten dich gerne hier behalten und dir ein Ziegenböckchen zubereiten. 16. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoah, auch wenn du mich hier behalten würdest, würde ich nichts von deinem Essen essen. Wenn du aber ein Brandopfer darbringen willst, dann bringe es dem Herrn dar. Manoah wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. 17. Da fragte Manoah den Engel des Herrn, wie ist dein Name? Denn wenn dein Wort wahr wird, wollen wir dich ehren. 18. Der Engel des Herrn antwortete ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist wunderbar. 19. Da nahm Manoah das Ziegenböckchen und das dazugehörige Speisopfer und brachte es dem Herrn auf einem Stein als Opfer dar. Dabei geschah etwas Wunderbares vor den Augen Manoahs und seiner Frau. 20. Als die Flamme vom Altar zum Himmel aufstieg, fuhr der Engel des Herrn in der Altarflamme hinauf. Als Manoah und seine Frau dies sahen, warfen sie sich mit dem Gesicht zur Erde. 21. Aber der Engel des Herrn zeigte sich Manoah und seiner Frau nicht wieder. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn gewesen war. 22. Und Manoah rief seiner Frau zu, wir müssen sterben, denn wir haben Gott gesehen. 23. Seine Frau aber entgegnete ihm, wenn der Herr uns hätte töten wollen, hätte er kein Brandopfer und Speisopfer von uns angenommen und uns nicht all das sehen und hören lassen. 24. Und die Frau bekam einen Sohn und nannte ihn Simson, der Junge wuchs heran, und der Herr segnete ihn. 25. Und der Geist des Herrn begann, ihn im Lager von den zwischen Zorea und Eshtaol zu bewegen,